Jüngst berichteten die russischen Nachrichtenagentur TASS, die Nachrichtenagentur Xinhua, die Zeitung Liaoning Libao und der Hongkonger Satellitenfernsehsender Phoenix und die Internet-Homepages Xinhua Wang und Fan Chu Wang von China, die Internet-Homepages des nigerianischen nationalen Kim Il-sungismus-Kim Jong-ilismus-Studentenkomitees, der nationalen Zuchideologie-Studentengesellschaft der Demokratischen Republik Kongo und der tschechisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Baekdusan darüber, dass Marschall Kim Jong-un den Taechono-Schweinezuchtbetrieb 22. April der Luft- und Luftabwehrstreitkräfte der koreanischen Volksarmee besichtigt hatte. In den Massenmedien erschienen die Fotos vom Genossen Kim Jong-un.